Ein Sprecher des Außenministeriums der DIVJK gab am 5. Mai einem Reporter der koreanischen zentralen Nachrichtenagentur Antworten auf seine Fragen in Bezug darauf, dass ein Politiker des US-amerikanischen Parlaments die höchste Würde der Republik beleidigt hatte. Am 3. Mai, so sagte der Sprecher, diffamierte der Vorsitzende der ostasiatisch-pazifischen Abteilung des Diplomatischen Ausschusses vom Senat des US-amerikanischen Parlaments Cory Gardner bei einem Interview mit dem Rundfunk NBC boshaft die höchste Würde der DIVJK. Die freche Äußerung des psychopathartigen Gardner ist eine unverzeihliche schwere Provokation. Es ist ein Unglück der USA, dass unter ihren Politikern so ein stinkender Unrat wie Gardner da ist, der kein elementarstes Urteilvermögen für die Dinge und Erscheinungen besitzt und sogar das Antlitz des Menschen verloren hat. Dieser Mann hatte bis jetzt, voll erfüllt vom Ablehnungsgefühl gegen die DIVJK, die Sanktionen gegen Nordkorea an der Spitze befürwortet. Und mit der diesmaligen Verleumdung der höchsten Würde der Republik zeigte er sich als extremen Konfrontationsfanatiker. Die Geisteskranken, die die höchste Würde und Sonne aller Armeeangehörigen und Bürger der DIVJK verletzen, können der schweren Strafe der Republik nicht ausweichen, egal wo auf der Erde sie sein mögen. Gardner wird es bitter bereuen, dass er einen Frevel begangen hat.